Komm und dich töten. Dieser Mann ist ein... Kick. Die Nase. Ein einziges Mal. Und ich kann nur mein Erlebnis schildern. Es war sehr, sehr herrlich. Eine Welt ohne Drogen wird es nicht geben. Fühlst du dich jetzt besser, du Bastard? Besser, du Bastard. We'll be right back. bisschen bescheuert. Wie du. Hey, eines Tages zerschneiden sie ihr Gesicht. Und wir haben kein Geld für Operationen. Sie erträgt es nicht. Ich will sie einfach wieder lächeln sehen. Ich will ihr nur zeigen, dass die Narben mir egal sind. Besser, du Bastard. Naja, die Musikszene behandelt mich ja nicht nett. Das sind ja nicht die Leute, die ihr Musik machen, die mich nett behandeln, sondern die Leute, die sich ein Ticket kaufen, die sich mein Album kaufen und die mich supporten. Die sind nett und für die bin ich auch da, aber wenn er, ob jetzt hier einer singt oder tanzt oder was, das interessiert mich nicht.